kurzen Schall mit eurer Scheingurei, wie Israel oder pro Palästina. Bekämpft mich selbst, so wie immer. Linke, spaltet den Gemüter.